Der Erzähler und gleichsam teilnehmende Beobachter, hinter dem wir den Autor Eckhard Henscheid vermuten dürfen, war ja nur halb dabei, als in der Gastwirtschaft Menz im Frankfurter Nordend Herr Jakob das Fräulein Czernatzke anbaggerte. Allerdings scheiterte mit dem Versuch, besagtes Fräulein flach zu legen, wie er sich auszudrücken beliebt. Der Ich-Erzähler rät Herrn Jakob, dem Fräulein Czernatzke 27 rote Rosen zu schicken. Später begibt er sich ins Café Härtlein, wo zahlreiche alte Menschen herumsitzen, mit denen man ganz nett und nützlich plaudern kann. Außerdem trifft der Ich-Erzähler dort Herrn Rösselmann, einen stattlichen und regsamen Herrn in den besten Jahren mit Hornbrille und ernsten Gesichtszügen, der auch dabei war an jenem verhängnisvollen Abend, als Herr Jakob Fräulein Czernatzke näher kommen wollte. Diesmal saßen wieder zwei alte Männer und vier alte Frauen sowie Herr Rösselmann drinnen, der las hektisch die Tageszeitung und löffelte dazu einen großen, fetten Bienenstich. Herr Rösselmann liebte außer seinem dicken Friesentee und Kartoffelsuppen vor allem die süßen Dinge des Lebens wie Plätzchen, Erdbeerkuchen, Pralinen, Likör, Kandiszucker und diesmal eben Bienenstich. Ich fragte Herrn Rösselmann umgehend, ob er heute an Fräulein Czernatzke, die mit ihm zusammen in einer Art Büro arbeitet, etwas Besonderes bemerkt habe oder ob sonst etwas vorgefallen sei. »Nein, warum?« fragte Herr Rösselmann mit rasch erwachender Neugier. »Ich meine in Sachen Jakob«, hakte ich vielversprechend nach. »Ach so, Jakob«, sagte Herr Rösselmann und ließ ruckartig die Zeitung sinken. »Erzähl mal.« Freudiges Erwarten bestellte Herr Rösselmann sofort noch einen Käsekuchen, ein kluger Schachzug, denn von einem zweiten Bienenstich wäre selbst so einem essgewandten Mann wie Herrn Rösselmann schlecht geworden. Gerne erzählte ich Herrn Rösselmann, der ja das Aufflackern der Liebe Herrn Jakobs bei Menz selber miterlebt hat, den eindringlichen Verlauf des gestrigen Tages, das Fußballspiel, das dumpfe Liebesgeständnis und so weiter. Und schließlich Herrn Jakobs Vorhaben, Fräulein Czernatzke 27 rote Rosen zu schicken. Äußerst lebhaft schmunzelte Herr Rösselmann über seine Hornbrille hinweg und rundete seinen Mund mehrfach zu einem begeisterten Lachen. Das mit den Blumen gefiel ihm gleich mir am allerbesten. Leider sei aber bisher im Büro noch nichts dergleichen eingetroffen. Herr Rösselmann meinte dann noch, ich solle doch vielleicht Herrn Jakob nochmals daran erinnern, damit er seine Rosen nicht etwa gar vergessen möchte. Ich antwortete Rösselmann, das täte ich lieber nicht, denn ich hätte bei der ganzen Angelegenheit ohnedies schon sehr gemischte Gefühle und ich hätte auch Herrn Jakob nur so halb und halb zu dem Krampf geraten. Vielleicht, sagte ich ein wenig gegen meine Überzeugung, würde durch die Rosen dem sensiblen Fräulein Czernatzke sogar seelischer Schaden zugefügt, und dies wolle ich keinesfalls. Erstens, konterte Herr Rösselmann, sei das Fräulein Czernatzke keineswegs sensibel, sondern ein Büffel an Gesundheit und seelischer Stabilität, und zweitens solle ich doch zugeben, dass auch ich an dieser herrlichen, blöden Geschichte die allergrößte Freude hätte. Ich erwiderte, das sei schon irgendwie wahr, aber in bestimmten Fällen müsse man die eigene Freude in die Schranken verweisen, zugunsten des moralischen und kategorischen Imperativs von Kant, dass man nämlich manchmal dem anderen das nicht antun soll, was man selber nicht angetan kriegen möchte. Aber Herr Rösselmann schüttelte nur den Kopf und sagte, ich solle doch nicht so tun. Freudig erregt bestellte sich Herr Rösselmann noch einen Kaffee, während mir der erste schon nicht bekommen war, und ich also, um ein erneutes Herzflimmern einzudämmen, einen Magenbitter nachgoss. Das hilft immer ein bisschen. Weil Herr Rösselmann nun wieder in sein Büro zurück musste, vereinbarten wir, dass ich am Spätnachmittag vorbeikommen würde, um die weitere Entwicklung der Liebe zu beobachten und zu analysieren, betreffs Rosen und alles, beziehungsweise zumindest um Fräulein Czernatzke etwas auszuhorchen. Vielleicht war da ja tatsächlich einiges an Liebessubstanz herauszuholen. Darauf ging ich nach Hause. An der Haustüre gewahrte ich meinen Nachbarn, Herrn Klosen, der sich in eigenartiger Weise an seinem Briefkasten zu schaffen machte, nämlich von hinten. Herr Klosen hatte dabei wie immer seinen dunklen Anzug mit Einstecktüchlein, ein weißes Nailtesthemd und sogar eine Fliege an, ein an sich hervorragender Aufzug für einen Arbeitslosen, der ihn aber seltsamerweise zu einem ganz besonderen Flair von Verlottertheit verdammte und absolut vertrauenszerstörend wirkte. Ich begrüßte Herrn Klosen und fragte ihn, was er da treibe. Nach einigen unscharfen Antworten stellte sich heraus, dass Herr Klosen mit einem länglichen Magneten, den er in der Schlosserei gegenüber ausgeborgt hatte, von hinten in seinen Briefkastenschlitz stocherte, um auf diese Art seinen eigenen Briefkastenschlüssel herauszufischen, der aus einem sehr dunklen und ewig langen und komplizierten Grunde in Klosens Briefkasten lag. Er brauche aber diesen Briefkastenschlüssel, denn im Briefkasten liege eine Zahlungsanweisung über 100 bzw. 70 Mark, die Herr Klosen zusammen mit Herrn Rohle, der in der Vorwoche im Lotto gewonnen hätte. Jetzt erzählte ich Herrn Klosen, dass mich Herr Rohleder heute früh schon aufgesucht und 30 Mark verlangt hätte. Meines Wissens, sagte ich streng, hätte aber nicht ich bei ihm, Klosen, 30 Mark Schulden, sondern umgekehrt er, Klosen, bei mir, beziehungsweise 36,50 Mark. Und dass ich dem Rohleder nun zusätzlich 20 Mark überreicht hätte. Ich wollte ihm gerade vorschlagen, doch zu Herrn Rohleder zu gehen, der habe 20 Mark von mir, das sollten Sie sich teilen, dann hätte jeder 10 Mark und könne sich davon ein einigermaßen bequemes Leben machen. Aber Herr Klosen hatte schon einen besseren Vorschlag ausgegoren. Pass auf, sagte er, ich schulde dir jetzt 56,50 Mark, jetzt gibst du mir noch 20 Mark, dann sind wir 76,50 Mark. Davon gebe ich dir morgen vom Lotto 70 Mark, dann sind wir 6,50 Mark, die kriegst du dann übermorgen vom Finanzamt. Das geht alles klar. Ich überreichte Herrn Klosen die erwünschten 20 Mark. Da schlug er mir vor, mit ihm in die Kneipe um die Ecke zu gehen. Ich gebe dir ein Bier aus. Als Herr Klosen nach 2 Stunden bezahlte, stellte sich heraus, dass die gemeinsam getrunkenen 12 Biere genau 18 Mark kosteten. 2 Mark hatte Herr Klosen außerdem für Zigaretten drangegeben, so dass er sich nun der Situation gegenüber sah, wiederum nur 2,35 Mark zu besitzen. Dies schockte Herrn Klosen allerdings nur für einen Augenblick. Dann schlug er mir, hör zu, vor, ihm noch einmal 13 Mark zu leihen, damit komme ich leicht bis heute Abend hin. Da treffe er dann Hajo, den Ballspieler, der schulde ihm noch 8,50 Mark. Diese könne ich dann heute Abend zurückkriegen, sodass wir also augenblicklich auf 76,50 Mark plus 13 Mark ist gleich 89,50 Mark sein, heute Abend aber nur mehr auf 81 Mark. Eine Mark könne er mir übrigens sofort wieder von den eben empfangenen 13 Mark zurückgeben. Herr Klosen schob sie mir auch gleich zu. Er schulde mir jetzt also 88,50 Mark und heute Abend dann nur noch 80 Mark. Dann ist im Prinzip ja alles klar. Gute Freunde muss man halt haben, das ist es. Unter solchen Gedanken war es langsam Abend geworden und mir fiel ein, dass ich ja noch bei Herrn Rösselmann in seinem Büro vorbeischauen wollte, um so auch Neuigkeiten betreffs Rosen und Liebe zu erhaschen und deshalb für die bevorstehende Frage Herrn Jakobs gut gerüstet zu sein. In den Fluren des Büros umfing dich sogleich eine eigentümlich unheilschwangere, skandalumwitterte Stimmung. Arglos begrüßte ich trotzdem Herrn Rösselmann, der sich gerade einen Bohnenkaffee braute, mich nahezu diabolisch angrinste und sagte, ich möchte mich nur gleich bei Fräulein Czernatzke melden. Warum? Sagte ich mit einem recht mulmigen Gefühl in der Magengrube. Ich werde schon sehen, sagte Herr Rösselmann unheilvoll. Nun, das Wort melden befremdete mich, einen freien Menschen, natürlich sehr, aber vielleicht war das auch nur Rösselmanns Humor, und es kam etwas ganz anderes und Wunderbares auf mich zu, vielleicht die Botschaft einer Einladung zum Abendessen bei Fräulein Majewski mit anschließendem Champagnertrinken. Meine Bangigkeit zügelnd schritt ich deshalb in Fräulein Czernatzkes Bürozimmer und setzte mich, weil dieses vielgeliebte Wesen gerade telefonierte, abwartend in den Bürosessel. Sofort fiel mein Blick auf einen wunderbaren und dicken Strauß knallroter Rosen auf dem Schreibtisch. Also doch, dachte ich mir mit spontaner Freude über Herrn Jakobs Engagement, diese Liebe war also doch wider Erwarten keine Eintagsfliege gewesen, sondern hatte sich über Nacht gehalten, da stand der Beweis knallrot auf dem Tisch. Und doch ein unsägliches Gefühl der Bangigkeit durchzog mein Inneres. Zu Recht, wie sich gleich erwies. Kaum hatte Fräulein Czernatzke ihr Telefonat beendet, drehte sie den Schreibtischstuhl in die Richtung, in der ich saß, und sah mich erst einmal unerträglich lang, bohrend und gewissermaßen verächtlich an. Hilflos, aber möglichst unbefangen, fragte ich Fräulein Czernatzke, ob denn irgendetwas nicht in Ordnung sei. Daraufhin sah mich Fräulein Czernatzke noch um eine Spur unheilvoller und verächtlicher an. Es war kaum auszuhalten, wie die Glut dieser rehbraunen Augen mich am Boden zerstörte. Herrlich! Verwirrt stotterte ich, ob ich denn etwas Böses getan hätte oder wie. »Frag nicht so blöd«, sagte nun mit Eiseskälte Fräulein Czernatzke, aber es war doch wie eine Erlösung, und während ich jetzt erneut etwas herumstammelte, ich wüsste nicht, was sie meine und wolle, wurde auch mir plötzlich, 2 Tage nach Herrn Jakob, die ganze eindringliche Schönheit dieses Fräulein Czernatzke offenbar, dieser lodernde und mich der tiefsten Verachtung aussetzende Strahlenblick, der offenbar nur unseren Mädchen aus dem Hunsrück eigen ist, diese Flut verschleierter und gerade darum so reizender Erotik, diese kleine, aber entschlossene Brust, wie sie unter dem blau-rot karierten Kittelchen wogte und der Rest fest in die Blue Jeans verpackt. In diesem Augenblick hätte ich Fräulein Czernatzke sicher auch gern flachgelegt, doch noch während ich mich mit dieser ganz neuen und überraschenden Empfindung befasste, schrie dieses Fräulein, auf den glutroten Packen Rosen deutend, plötzlich auf: »Und was soll der Rotz da?« »Aha«, sagte ich nun vorsichtig, »das sei es also nun. Ich könne mir allerdings denken, wer der Absender sei.« »Na also«, schrie Fräulein Czernatzke jetzt gleichzeitig eisig und lodernd, »und wer hat den Jakob überredet, den Blödsinn zu schicken? Doch nur du, du Esel, du Alter, nur du bist zu solch einem Schwachsinn fähig, du Rhinoceros!« Ich machte ein paar abwehrende Bewegungen, kam aber nicht zu Wort, denn erneut tönte es niederschmetternd auf mich ein. »Zum letzten Mal misch dich nicht in meine Sachen, du Idiot! Du hast wohl mit dir selber genug zu tun!« »Nun, das stimmte zwar, das war eine überaus richtige Beobachtung und Bemerkung. Trotzdem war es jetzt Zeit, zum Angriff überzugehen. »Ja, sind wir denn hier in einem Narrenhaus?« schrie ich erregt auf. »Wo gäbe es denn so etwas, dass man so herrliche und noch dazu aus dem Herzensgrund eines Mannes kommende Rosen einen Blödsinn oder gar einen Rotz nennen dürfe?« Und außerdem verbäte ich mir diese unhaltbare Beschuldigung, ich sei es gewesen, der Herrn Jakob zur Überweisung der Rosen bestimmt habe. Vielmehr hätte ich mit diesem Herrn nur eindringlich über das Problem des Blumenschickens gesprochen und ihn sogar ein bisschen davor gewarnt. Zu Recht, wie man sehe. »So«, lauerte Fräulein Czernatzke und streifte mich mit einem abschätzigen Blick. »Sie habe aber ganz andere Informationen.« »Dann seien eben diese Informationen falsch«, rief ich und gewann an Sicherheit. »So«, wiederholte Fräulein Czernatzke. »Und was sei mit meiner kürzlich erfolgten Ankündigung, ich würde bald gegen mich, die Birgit und den Ulf eine Intrige spinnen?« Da musste ich heftig lachen, denn auf diesen alten Krampf wäre ich wirklich nicht gekommen. »Lach nicht so dreckig«, schrie nun in zorniger Glut Fräulein Czernatzke, und ich bilde mir sogar ein, dass sie ganz kurz zu einem Schlag ausholte, sich im letzten Augenblick aber bremste und mit heftiger, bewegter Stimme fortfuhr: »Du bist ein ganz gemeiner Kerl. Du weißt ganz genau, dass mir der Jakob da mit seinem ganzen Elend nicht vollkommen gleich ist. Und du weißt genau, dass da trotzdem im Augenblick gar nichts drin ist, wegen dem Ulf. Und anstatt, dass du den Jakob bremst und zur Vernunft bringst, treibst du ihn weiter in den Schlamassel, damit du deinen Spaß hast. Es reicht schon, dass dieser Mann nachts um 2 Uhr vor unserer Wohnung auftaucht und läutet und dann davonrennt. Ich mag ja den Jakob sogar ganz gern, aber im Augenblick stört er einfach meine Kreise. Und die sind sowieso schon kompliziert genug. Kapiert?« »Ah, das war interessant. Im Augenblick«, hatte sie gesagt. »Und Jakob hatte Fräulein Czernatzke bereits nächtens heimgesucht? Superb!« Ich bat rasch um Entschuldigung für mein vorheriges Lachen und versuchte Fräulein Czernatzke ganz ruhig zu erklären, dass mir keinesfalls daran liege, sie seelisch zu stören und zu verletzen. Aber wie könne sie denn auch nur auf die Idee kommen, dass meine seinerzeit angekündigte Intrige mit der vermeintlich jetzigen auch nur das Geringste zu tun habe? Ich sei doch schließlich nicht ganz auf den Kopf gefallen und würde meine Intrigen zuerst sämtlichen Opfern ankündigen, jedenfalls möchte ich keineswegs. Da ertönte plötzlich aus dem angrenzenden Zimmer: »Wo kam denn der schon wieder her?« unverkennbar die laute und qualige Stimme von Herrn Klosen. »Du Jungwirt, pass mal auf, kannst du mir bis morgen nochmals 10 Mark leihen?« Und kurz darauf hörte man die Worte »Rohleder«, und es war eine kleine Stille entstanden, und ich wollte gerade mit meiner erklärenden Rede an Fräulein Czernatzke fortfahren. Da schellte das Telefon, und gleich darauf sagte Fräulein Czernatzke: »Ja, Herr Halbritter, da Dann war es wieder ein paar Sekunden still, da hörte man nebenan wieder Klosens Stimme: »Du kriegst das Geld, sobald morgen die Bank aufmacht.« Das war eine neue Variante, die Herr Klosen mir vorenthalten hatte. »Ja, die Listen sind fertig«, sagte Fräulein Czernatzki ins Telefon und kicherte plötzlich eigenartig munter. »Ja, das Geld muss in den nächsten Tagen kommen. Wie? Ja, sicher, das läuft. Wie immer. Aha. Ja, klar. Tschüss, Herr Halbritter.« Übrigens stand die Kombination aus verschärfter Herzensnot, Zorn und geschäftlicher Betriebsamkeit Fräulein Czernatzki recht gut zu Gesicht. Herr Jakob hatte schon ein sicheres Stilgefühl bei Frauen. So wie diese Dame ihr Telefonat beendet hatte, drehte sie den Stuhl wieder gegen mich und erneut traf mich ihr verschleiert bohrender Blick. Da begann ich mit niedergeschlagenen Augen Fräulein Czernatzki nahezulegen, wie eindringlich ich gestern Nacht versucht hätte, begütigend und harmonisierend auf Herrn Jakob einzuwirken, in Sachen Rosen und allem, und das stimmte ja auch zu einem gewissen Teil. Und dass mir nichts ferner liege, als Herrn Jakob auf sie zu hetzen, dass ich diesen vielmehr zur Geduld ermahnt hätte und dass ich also wirklich vollkommen schuldlos sei. Fräulein Czernatzki ließ mich verdächtig lange schwätzen. Sie musterte mich dabei allerdings nach wie vor mit einem furchtbar entwertenden Blick, der mich, ich mochte schwätzen, was ich wollte, gleichsam ununterbrochen der Lüge zieh und überführte. »So«, sagte Fräulein Czernatzki endlich, nachdem mir gar nichts mehr einfiel. »Sie habe aber aus erster Hand gehört, dass du den Jakob zu diesem Blödsinn da angestiftet hast«, und sie deutete mit dem Kopf abwertend auf den Rosenpacken, »dass du ihn dazu angetrieben hast.« Woher sie das wisse, wollte ich doch nun endlich mit einem gewissen Zorn wissen. Fräulein Czernatzki sträubte sich noch ein wenig, rückte dann aber mit der Erklärung heraus, »Fräulein Bitz habe es jedem, der es hören wollte, im Büro erzählt.« Ich schrie mächtig zurück. Fräulein Bitz könne einen Dreck wissen. Ich hätte seit 2 Tagen mit ihr kein Wort mehr gesprochen. Im selben Augenblick stieg mir allerdings schon der Verdacht hoch, dass diese Roseninformation über Herrn Rösselmann als Zwischenträger zu Fräulein Bitz und dann Fräulein Czernatzki gelangt sein musste. Und zwar so, dass sie von Station zu Station immer falscher wurde und ich zuletzt als der reine Einpeitscher herauskam. Ich sprang auf, um Fräulein Bitz sofort zur Rede zu stellen. Sie war aber nicht aufzufinden. Deshalb lief ich zornig zurück zu Herrn Rösselmann und beschuldigte ihn streng, Geheimnisse und diskrete Informationen an das ganz und gar unzuverlässige Fräulein Bitz weiter zu befördern, die dann völlig unkenntlich geworden zu Fräulein Czernatzki weitertrudelten. Herr Rösselmann verwahrte sich maulend gegen diese Anschuldigung. Er habe Fräulein Bitz heute Nachmittag nur zur Kenntnis gegeben, was ich ihm erzählt hätte. Dass möglicherweise rote Rosen im Anzug sind, kein Wort mehr oder weniger. Diese Frauen wollen den Sozialismus einführen und können nicht einmal eine Information richtig weiterleiten. Ihre Kreise wolle sich diese junge Dame nicht stören lassen. Ha, dass ich nicht lache. Gerade sie als sozialistische Weiberrätin musste doch wissen, wie sehr wir alle aufeinander angewiesen sind. Ja, dass wir wie die Kletten aneinander hängen. Ja, wo waren wir denn eigentlich? Sicher, hinter den edlen Rosen steckte nicht viel mehr als der äußerst niedrige, buchstäblich niedrige Wunsch des Herrn Jakob, sie flach zu legen und dies möglichst schnell, damit es durchgezogen sei. Aber ist das denn wirklich so böse? Braucht es dazu denn immer erst 8 Wochen oder 3 Jahre des Abtastens und Schönschauens? Gerade ich habe da im Falle dieses Fräulein Czernatzki einmal äußerst üble Erfahrungen gesammelt mit meiner allzu langsamen Art. Ich umwarb sie nämlich einst mit dem raffinierten Trick, ihr in humorvollem Tonfall zu sagen, in 6 Wochen würde ich mich ihrer bemächtigt haben. Davon fühlte sich diese Dame anfangs ungemein geschmeichelt. Aber je näher der Termin heranrückte und je entschlossener ich mich rüstete, desto feiger trat dieses Fräulein Czernatzki den Rückzug an und jedenfalls ging der Trick absolut daneben. Ich habe es zwar nicht besonders bereut, aber jedenfalls war das der klare Beweis, dass es so gerade nicht geht. In diesem Augenblick, als mir das alles so durch den Kopf jagte, musste ich Herrn Jakob mit seinem Rückzugprogramm vollkommen recht geben. Herr Rösselmann dagegen, dem zwischendurch vor Staunen oder allgemeiner Müdigkeit kurzzeitig der Mund offen geblieben war, meinte, wohl um mich aufzuheitern, ich würde später einmal als Hausfreund der Familie Jakob Czernatzki hochgeachtet sein, davon sei er überzeugt. Der Gedanke gefiel mir sofort, denn Hausfreunde kriegen nicht nur, soviel ich weiß, immer Plätzchen und Likör vorgesetzt, sondern sie bringen es oft sogar zum Träger des Ganzen. Außerdem schlug Herr Rösselmann vor, ich solle mit ihm jetzt erst einmal nach Hause gehen und Tee trinken und dabei alles vergessen. Auch sei eine ausgezeichnete emsländische Wurst im Kühlschrank. Rösselmann hatte gerade noch schnell ein Telefongespräch mit einem Herrn Rudi Koop zu erledigen, bei dem es um die Vorbereitung eines Kameradschaftstreffens in Vechta ging. Dann brachen wir auf, schauten uns aber alle drei nochmals den prächtigen Rosenpacken an, den Herr Jakob hatte auffahren lassen. Fräulein Czernatzke hatte ihren Arbeitsplatz bereits verlassen, das ganze Büro war leer. Da, wunderbar leuchtend, glutvoll stand der Packen im hereinfallenden Abendrot auf dem Schreibtisch. Bravo! Endlich wollte es einmal einer wissen. Wie denn? Und einen solchen Mann sollte ich nach Fräulein Czernatzkes Vorstellungen abblocken? Wenn endlich wieder einmal einer in die Vollen langte? Wir zählten nach. Es waren genau 19 Stück Rosen. Eine schöne Primzahl, unteilbar wie die Liebe des Herrn Jakob. Hatte er die Traumzahl 27 vergessen? Herr Jungwirt war der Meinung, Herrn Jakob sei vielmehr beim Kauf des Geld bis zum letzten Hosenknopf ausgegangen. Es war eben die restlos sich total verausgabende Liebe, und so soll es ja sein. Hans Tischler las die dritte von 10 Folgen des Romans »Die Vollidioten« von Eckart Henscheid.